Ein Sprecher des koreanischen Komitees zur Unterstützung der Auslandskoreaner gab am 25. Dezember eine Stellungnahme ab. Darin hieß es: Die japanische Regierung ließ am 19. Dezember früh die Angehörigen der gemeinsamen Untersuchungsdirektion der Polizisten der Stadtpräfektur Kyoto und der Präfekturen Kanagawa, Yamaguchi und Shimane die Wohnungen und die Firmen und Reisebüros der Mitarbeiter des Generalverbandes der Japan-Koreaner Kurt Chongnyeon und der Japan-Koreaner durchsuchen. Der Grund war ein angeblicher Verstoß gegen das Devisengesetz. Die Polizisten, die das Wohnhaus vom Vorsitzenden der Chongnyeon-Zweigstelle Sibuse in der Stadtpräfektur Tokio überfüllen, redeten vom angeblichen Verstoß gegen das Devisengesetz und fragten den Hausbesitzer, ob seine Arbeit mit der Zentrale von Chongnyeon nichts zu tun habe. Als sie aber keinen Anhaltspunkt fanden, beschlagnahmten sie rücksichtslos die Geschäftsdokumente der Firma. In der Untersuchung wurden gleichzeitig auch die Wohnungen und Firmen des Vorsitzenden des Fußballvereins der Japan-Koreaner und des Leiters der internationalen Abteilung des Vereins unterzogen. Bei der zweitägigen Durchsuchung versuchte die japanische Polizei, die Japan-Koreaner mit dem Devisengesetzverstoß des japanischen Unternehmens Imcreate in Verbindung zu bringen. Das Ziel dieser zwangsweisen Durchsuchungen durch die japanischen Reaktionäre besteht darin, um jeden Preis Chongnyeon zu kriminalisieren, als betreibe er gesetzwidrige Tätigkeiten, dadurch das hohe internationale Ansehen der DVJK und von Chongnyeon zu beeinträchtigen, in ganz Japan eine Atmosphäre gegen Nordkorea und den Chongnyeon zu schaffen, die gerechten Tätigkeiten von Chongnyeon und der Japan-Koreaner zu verhindern und einen Vorwand für die totale Repressalien gegen Chongnyeon zu finden. Chongnyeon ist ein kostbarer Teil unserer Republik und die Japan-Koreaner sind Blutsverwandte und Familienangehörige unseres Vaterlandes und Volkes. Wenn die japanischen Behörden trotz unserer wiederholten Warnung weiterhin Repressalien gegen den Chongnyeon, eine würdevolle Auslandskoreaner-Organisation von Juche-Korea, anwenden, wird der Hass unserer Armee und unseres Volkes gegen Japan größer und die japanischen Behörden sollen volle Verantwortung für alle Folgen davon tragen.